بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Wir beginnen heute mit einem neuen Kapitel oder Unterkapitel. Und zwar die Überschrift von diesem Unterkapitel ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Und إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ heißt übersetzt: Du leitest nicht recht, wen du liebst. Oder du kannst nicht denjenigen recht leiten, den du liebst. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: Du kannst nicht demjenigen Hidayah geben, den du liebst. Das geht nicht. Ja. Und warum hat der Autor diese Ayah gebracht? Ja, weil wir haben letztes Mal angefangen mit Shafa'a. Und wenn nicht einmal Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Shafa'a machen kann für jemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala es nicht erlaubt, ja, wie zum Beispiel einem Kafir, ja, dann macht es keinen Sinn, dass man von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas verlangt, etwas, dass er einem hilft, dass man Dua macht zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, weil er selbst kann nur Shafa'a sogar machen, wenn Allah es ihm erlaubt. Das ist der Sinn, warum der Autor diesen Vers jetzt hier erwähnt hat. Ja. Und worum geht es? Es geht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte, dass sein Onkel Abu Talib recht geleitet wird und Muslim wird. Und darüber sagte Allah subhanahu wa ta'ala: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Du kannst nicht denjenigen, die du liebst, recht leiten. In einem anderen Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Wahrlich, du leitest zu einem geraden Weg. Das ist offensichtlich ein Widerspruch. In einem Vers heißt es, du leitest nicht recht, wen du liebst. Im anderen Vers heißt es, wahrlich, du leitest zu einem geraden Weg. Du gibst Hidayah zu einem geraden Weg. Das ist aber kein Widerspruch, weil es gibt zwei Arten von Hidayah. Die eine Art von Hidayah ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir den richtigen Weg zeigt. Das kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam machen und musste er machen. Das war seine Aufgabe. Und das ist, was Allah sagte, als er sagte: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Du leitest wirklich zu einem geraden Weg. Aber Hidayat al-Tawfiq, das heißt die Hidayah, dass der Mensch Iman im Herzen hat und Muslim wird, diese Hidayah kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht machen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Du leitest nicht recht, wen du liebst. Also sind es zwei Arten von Hidayat. Die Frage ist, wie Allah sagte in diesem Vers praktisch aus, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Abu Talib liebt. Wie können wir diese Ayah verstehen, obwohl er ein Kafir war? Die Antwort ist ganz einfach. Eine Aussage ist, und zwar, das ist die ganz normale, natürliche Liebe, die man gegenüber seinem Onkel empfindet, egal ob er Muslim ist oder Kafir ist. Und die andere Ansicht ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn liebte, noch bevor ihm verboten wurde, die Mushrikin zu lieben. Ja? Und offensichtlich geht es einfach nur darum, dass er ihn recht leiten wollte, weil er sein Onkel war und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Auf jeden Fall ist zwischen diesen zwei Sachen natürlich kein Widerspruch. Aber gehen wir weiter zu einem zu diesem selben Hadith oder zu einem folgenden Hadith, und zwar heißt es, dass als Abu Talib im Sterben lag, lamma hadrat Abu Talib al-Wafa, ja'ahu Rasulullah, da kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam zu ihm, wa 'indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl, und bei Abu Talib am Bett, also saßen dort Abdullah ibn Abi Umayyah und Abu Jahl. Und sie sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abu Talib: Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Sag la ilaha illallah, dann werde ich es bei Allah für dich als Argument aufführen. Also er wird ihm dafür dann zu Allah sagen, er hat la ilaha illallah gesagt, deswegen lass ihn bitte in Jannah eingehen. Ja. Dann sagten, فقال له, dann sagte Abdullah ibn Abi Umayyah und Abu Jahl, أترغب عن ملة عبد المطلب, möchtest du etwa nicht in dem Glauben sterben, in dem Religion sterben von Abdul Muttalib, ihrem Großvater? Und Natürlich war dies die Ursache, dass Abu Talib dann den Islam nicht angenommen hat. Und die Religion von Abu Talib oder die Religion von Abdul Muttalib war Ash-Shirk. Und er hat der Abu Jahl und Abdullah ibn Abi Umayyah haben ihm extra etwas gesagt, womit sein Herz verbunden ist, ja, und zwar er ist verbunden mit seinen Großvätern und er möchte auch in der Religion seiner Großväter sterben und verehrt sie, und deswegen haben sie ihm gesagt, möchtest du etwa eine andere Religion annehmen als die Religion deiner Vorfahren? Und dann hat er natürlich den Islam nicht angenommen. Allerdings es war auch Al-Musayyib, der Überlieferer dieses Hadithes, anwesend, als Abu Talib dann gestorben ist. Und von diesen drei Leuten, von Abdullah ibn Abi Umayyah und Abu Jahl und Al-Musayyib, sind zwei in den Islam eingetreten und der dritte nicht. Und zwar Abu Jahl nicht in den Islam eingetreten, aber Abdullah ibn Abi Umayyah ist später Muslim geworden. Und auch Al-Musayyib ist Muslim geworden. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Radiallahu anhuma. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem Abu Talib dann gestorben ist, sagte er zu ihm, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكْ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكْ. Das heißt, oder anhu, ich werde für dich um Vergebung bitten, solange es mir nicht verboten wird. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers 113 von Surah At-Tawbah abgesandt. Und Allah sagte, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. Es steht den Propheten und den Gläubigen nicht zu, dass sie für die Mushrikin um Vergebung bitten, selbst wenn sie verwandt wären oder ihnen nahe stehen. Ja, und diesbezüglich sagte Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Du leitest nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Und wie wir gesagt haben, es geht also um die Hidayah, dass der Mensch Muslim wird. Aber die Hidayah, den Weg zu zeigen, das kann jeder gläubige Mensch machen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen allen voran. Ja. Jetzt gibt es eine zweite Sache in dem Hadith, die einem problematisch erscheinen könnte. Die erste Sache, die problematisch einem erscheinen könnte, war diejenige, dass Allah subhanahu wa ta'ala einmal sagt, der Prophet kann Hidayah geben, einmal sagt, er kann Hidayah nicht geben, und wir haben erklärt, was das eine bedeutet und was das andere bedeutet. Die zweite Problematik, die sich ergeben könnte, ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagte doch im Koran, dass wenn jemand im Sterben liegt, dann nutzt es ihm nichts mehr, wenn er Tauba macht. Allah sagte, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ. Die Tauba steht nicht denjenigen zu, die schlechte Taten tun, und wenn dann der Tod zu ihnen kommt, sagen sie, إِنِّي تُبْتُ الْآنِ, ich mache jetzt Tauba. Das ist in Surah An-Nisa, Vers 18. Und im Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Talib gesagt, sag la ilaha illallah, damit ich bei Allah es als Argument anführen kann. Ja? Und das ist ein offensichtlicher Widerspruch. Und es gibt zwei Antworten, um dieses Problem zu lösen. Manche sagen, gemeint ist, dass Abu Talib nicht am Sterben war, sondern dass er ihm die Anzeichen, dass man die Anzeichen sehen konnte, dass er bald sterben wird. Also er war nicht jetzt gerade im Sterben, hat nicht seine letzten Atemzüge gemacht, sondern er hat zum Beispiel, war in der Krankheit oder in einem Zustand, wo man wusste, es kann nicht anders sein, als dass er demnächst sterben wird. Nicht unbedingt jetzt in den nächsten Minuten, wie derjenige, der direkt am Sterben ist, sondern in den nächsten vielleicht Stunden oder Tagen. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist, die der Gelehrte Sheikh Uthaymeen bevorzugt, und zwar, dass dies speziell für Abu Talib gilt, weil er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ, sag dieses Wort, لا إله إلا الله, damit ich es für dich als Argument bei Allah anbringen kann. Und er hat auch nicht gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sag La ilaha illallah, damit du aus der Hölle herauskommen wirst oder ähnliches, ja. Und ein zweites Argument, das es speziell für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Talib gilt, ist diejenige, dass wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Schafa'a machen darf für seinen Onkel Abu Talib, obwohl er Kafir war und als Kafir gestorben ist, aber es wird ihn nicht aus der Hölle rausbringen, sondern es wird ihn nur die Strafe vereinfachen. Und der Grund, warum diese zweite Ansicht richtiger ist, ist diejenige, weil in der Aya im Koran heißt es, dass jemand, der im Sterben liegt, oder jemand, der zu ihm der Tod gekommen ist, dem wird Allah die Tauba nicht annehmen. Und auch im Hadith heißt es wortwörtlich, Abu Talib lag im Sterben und zu ihm kam der Tod schon. Ja? Deswegen, das ist der Grund. Die nächste Sache ist, das nächste Problem ist, wie konnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam für Abu Talib Istighfar machen, für ihn um Vergebung bitten, wo es doch uns haram ist, verboten ist, für die Mushrikin um Vergebung zu beten? Die Antwort ist ganz einfach. Das ist gerade selbst der Beweis dafür, dass erst der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich werde für ihn um Vergebung bitten, und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ما كان للنبي والذين آمنوا أشيت المُحَفِّيَّةِ من الْغَرَائِبِينَ نِشْتُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ فِي الْمُشْرِكِينَ Vergebung zu bitten. Ja, also das eine ist nach dem anderen geschehen, und Allah weiß am besten Bescheid. Nächste Sache ist, die Gelehrten sagen doch, wenn jemand im Sterben liegt, dann soll man nicht zum Toten sagen, sag la ilaha illallah, sondern man soll La ilaha illallah zum Beispiel sagen, ohne dem Sterbenden das direkt zu sagen. Man sagt nicht zu ihm, sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah. Denn vielleicht ist er gerade in einer Situation, in dem es ihm schlecht geht, sehr schlecht geht, und dann sagt er vielleicht etwas Schlechtes, was er nicht sagen soll. Deswegen soll man außenrum sagen, la ilaha alleine, und ihn daran erinnern, dass wenn er sagen will, kann er es sagen, aber nicht ihn befehlen, es zu sagen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er gemacht? Er hat eindeutig dem Abu Talib gesagt, sag la ilaha illallah. Die Antwort ist ganz einfach. Abu Talib war ja Kafir. Das heißt, wenn er sich weigert, la ilaha illallah zu sagen, er bleibt immer noch Kafir. Aber wenn er dann la ilaha illallah annehmen würde, dann wäre er Muslim geworden. Ja? Nach der einen Ansicht, er wäre Muslim geworden und die Sache wäre dann vorbei gewesen. Ja? Deswegen ist die Gefahr nicht da, dass er etwas Schlechtes sagt und deswegen aus dem Islam austritt. Ja? Aber die Gefahr ist bei einem Muslim natürlich da. Ja, dann wissen wir, lernen wir, dass man nicht zu einem Menschen, der als Kafir gestorben ist, sagen darf, Al-Marhum, oder Gott, auf Deutsch wäre es, Gott erbarme ihn, Gott sei ihm selig oder etwas ähnliches, darf man nicht sagen. Möge Allah ihm Rahma geben. Einem Kafir darf man auf keinen Fall das sagen. Ja. Oder dass man betrübt ist und traurig ist, dass einer von den bekannten Kuffar gestorben ist. Sondern im Gegenteil, der gläubige Mensch, wenn ein Kafir gestorben ist, besonders wenn er gegen den Islam etwas gemacht hat, freut man sich, wenn er gestorben ist. Ja, weil dann ist ein Übel auf dieser Welt weniger. Denn viele von den Kuffar, sie rufen ja auch auf zu schlechten Taten, rufen auf zu schlechten Charakterzügen, rufen auf zum Unglauben und so weiter und so fort. Ja. Dann lernen wir eine wichtige Sache. Und zwar gibt es viele Menschen, die behaupten, gelehrt zu sein, dass sie sagen, La ilaha illallah bedeutet, es gibt nur einen Schöpfer, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Die Antwort, wir wissen, dass Abu Talib genau wusste, dass es nur einen Gott gibt, im Sinne von einen Schöpfer gibt, das wusste Abu Talib selbst. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, sag La ilaha illallah. Weil die Bedeutung von La ilaha illallah ist nicht nur, es gibt nur einen Khaliq, nur einen Schöpfer, sondern die Bedeutung von La ilaha illallah, die erste und wichtigste Bedeutung ist, dass man nur einen Gott anbeten darf. Jede Ibadah darf man nur für Allah machen. Ja? Das ist ein Beweis dafür, dass was diese Leute sagen, falsch ist natürlich. Ja, weiter wissen wir, dass die Leute wie Abu Jahl, Abdullah ibn Abi Umayyah, Al-Musayyib und Abu Talib, alle haben sehr wohl gewusst, was La ilaha illallah bedeutet. Und deswegen haben sie es abgelehnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Wenn zu ihnen gesagt wurde, sagt also La ilaha illallah, dann sind sie überheblich. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Sollen wir etwa unsere Götter verlassen wegen einem verrückten Dichter? Einen verrückten Dichter. Ja, also sie haben sehr wohl gewusst, dass wenn sie La ilaha illallah sagen, das bedeutet, sie müssen alle anderen Götter verlassen. Ja. Im Gegensatz zu viele heutige Menschen, ja, viele heutige Menschen, obwohl sie La ilaha illallah sagen, machen sie trotzdem Schirk, ja, weil sie nicht verstehen, was La ilaha illallah bedeutet. Ja. Also da sind, wir wollen, also was wir verstehen ist, dass die Menschen damals, die Mushrikin, die wussten besser teilweise Bescheid, was La ilaha illallah bedeutet, als einige Muslime heutzutage, wenn sie überhaupt noch im Kreis der Muslime sind. Ja. Dann haben wir gelernt, dass es eine Katastrophe ist, schlechte Freunde zu haben. Denn diese Menschen, die um Abu Talib waren, die waren praktisch der Grund dafür, dass Abu Talib nicht Muslim geworden ist. Und vielleicht wäre er Muslim geworden, wenn diese schlechten Freunde nicht um ihn dabei gewesen wären. Und deswegen, wenn jemand Freunde hat, sollte er sich einfach die Frage stellen, diese Freunde, die ich habe, helfen sie mir dabei, Allahs zu gedenken? Helfen sie mir dabei, Gebete zu verrichten? Helfen sie mir dabei, über Allah subhanahu wa ta'ala zu reden? Helfen sie mir dabei, Allah Dinge zu tun, die Allah liebt? Oder ist es immer genau das Gegenteil? Ja, weil jemand, der nur Nicht-Muslime als Freunde hat, ist klar, dass er mit ihnen kein Gemeinschaftsgebet verrichten wird. Sie werden nicht Yarhamuk Allah sagen, wenn er sagt Alhamdulillah, nachdem er genießt hat. Ja, und so weiter und so, ganz viele Sachen natürlich. Ja. Neuntens, oder was heißt neuntens, also in der Reihenfolge des Autors, haben wir einen weiteren Punkt, den wir gelernt haben. Und zwar, wenn man seine Vorväter zu sehr verherrlicht, kann das problematisch sein. Das heißt, man kann zwar mögen, sein Vater, Großvater und so weiß nicht was und wo man herkommt, aber wenn man sie mag und das ist auf Kosten der Religion, dann ist es problematisch. Ja? Und das ist genau das Gleiche, also vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber viele Menschen heutzutage, also damals war es besonders mit Vorvätern, okay? Meine Kabila, mein Stamm und so weiter, werden Arabern. Aber heutzutage, man hat etwas Ähnliches wie das. Ja? Leute, die nur ihrem eigenen Lehrer folgen, ihrem eigenen Sheikh folgen, ja, nur ihrem eigenen eigenen Richtung folgen des Islam, den sie beigebracht bekommen haben. Und auch wenn man ihnen einen Koranvers zeigt und auch wenn man ihnen eine Sunna zeigt, und das steht im Widerspruch zu der Aussage ihres Sheikh oder ihres Imam, dann sind sie, wie heißt es, also nicht bereit, die Aussage ihres Imam, ihres Sheikh zu unterlassen. Ja? Sondern sie machen lieber das, was ihr Imam, ihr Sheikh gesagt hat, als das, was Allah gesagt hat, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Ja? Warum? Weil viele von ihnen, wie Al-Rafida oder Al-Qadianiyya und andere, sie glauben, dass manche ihrer Gelehrten oder Imame sind ma'sum. Das heißt, sie machen keine Fehler. Ja? Und das ist bei manchen Muslimen auch der Fall. Sie glauben, ihr Sheikh, weil er das gesagt hat, muss es richtig sein. Ja? Anstatt, dass sie sich fragen, der Sheikh, wo hat er diese Aussage her? Sagen sie einfach, ihr Sheikh, was er gesagt hat, muss richtig sein. Ja? Und das geht genau in die gleiche Richtung, wie die Menschen damals. Muss nicht unbedingt zum Schirk gehen, aber was ist schlimmer, als wenn man eine Aussage Allahs einfach weglässt, nur wegen einer Aussage eines Gelehrten. Aber natürlich, wenn die Vorfahren rechtschaffen waren, Alhamdulillah, dann kann man ruhig stolz darauf sein, aber es wird einem nicht helfen, sondern es sei denn, man folgt ihnen. Ja. Ja, und diesbezüglich hat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah hat ein Buch geschrieben, heißt Raf'ul Malam anil A'immat al-A'lam, in dem es unter anderem darum geht, dass man, wenn man einen Gelehrten hat, der etwas gesagt hat, sagen wir einen Gelehrten von damals, ja, nehmen wir Abdullah ibn Mubarak. Wenn er etwas gesagt hat, Abu Mubarak war aus der Zeit von Imam Malik und so, ja. Wenn er solche etwas gesagt hat, was widerspricht, was einem Hadith widerspricht oder einem Ayah aus dem Koran widerspricht, dann sollst du für ihn eine Entschuldigung suchen. Dann sollst du sagen, ja, vielleicht hat er das so gesagt, weil er diesen Hadith nicht gekannt hat. Oder vielleicht hat er so gesagt, weil er es anders verstanden hat oder irgendwas. Aber wenn du denkst, dass dieser Gelehrte absichtlich etwas anderes gemacht hat, als das, was im Hadith drin steht, ja, dann hast du natürlich ihm keinen Respekt geschenkt. Ja. Aber du schenkst ihm auch noch weniger Respekt, wenn du das machst, was der Gelehrte sagt, obwohl es im Widerspruch steht zu dem, was Allah gesagt hat in seinem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja, dann sind wir mit diesem Kapitel zu Ende und wir kommen zu einem neuen Kapitel. Und zwar heißt es übersetzt, وعليكم السلام ورحمة الله. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Und zwar wollen wir jetzt ein paar Verse oder Hadithe anschauen, die uns zeigen, dass ein Grund, warum der Mensch Kufr betreibt, warum er Kafir wird und den Islam verlässt, ist, weil er einige gute Menschen, rechtschaffene Menschen, Salihin, zu sehr ehrt. Und einige Menschen von ihm zu sehr lobt und ehrt. Und das ist das Wort, was man Arabisch jetzt benutzt, auch sagt Al-Ghulu. Al-Ghulu bedeutet, dass man jemanden lobt, aber dabei übertreibt und dabei die Grenzen überschreitet. Ja. Beispiel, wenn wir gleich sehen werden, sind die Christen mit Isa a.s. Ein klares Beispiel, wie die. Ja. Tayyib. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Ahl al-Kitab, O Volk der Schrift, La taghlu fi dinikum, übertreibt nicht in eurer Religion. Und wie haben die Juden Christen in ihrer Religion übertrieben? Ganz einfach, wir wissen, dass die Christen, oder gehen wir chronologisch vor, die Juden zuerst, was haben sie über Isa gesagt, a.s.? Sie haben gesagt, dass er kein Prophet war und dass er, al-A'adhu billah, Sohn von einer Zania war. Ja? Das sagen die Juden. Das ist extrem in die eine Richtung. Und die Christen, genau das Gegenteil. Sie sagen nicht nur, dass er Prophet und Gott war, Gesandter Gottes, sondern er war Sohn Gottes und sie sagen manchmal, er war sogar Gott selbst. Ja? Das ist das andere Extrem. Und die Muslime, Alhamdulillah, sind genau in der Mitte. Sie sagen, er war ein Mensch und er war der Gesandte Allahs, aber er wird nicht angebetet, aber muss tun, was er einem gesagt hat, zumindest zu seiner Zeit. Ja, ja, das ist also. Und dann sagt Allah, also übertreibt dich in eure Religion und sagt über Allah nur die Wahrheit. Das heißt also, was heißt übertreiben? Übertreiben heißt es, über Allah nicht die Wahrheit zu sagen. Interessant, ja, also Definition. Und dann sagte Allah, dass eben der Messias, ein Messias, Isa, Ibn Maryam, der Sohn der Maria, ist der Gesandte Allahs und sein Wort und nicht eben Sohn von einer Zania, wie die Juden sagen, und er ist Geist von ihm, Ruhum minhu, dieser Geist, den Allah erschaffen hat, hat Allah ihm gegeben, also ist er selbst auch ein Geschöpf, und so weiter und so fort. Ja. Warum ist uns verboten worden, Ghulu zu machen? Das heißt, zu übertreiben beim Loben. Weil, wenn man übertreibt im Loben, dann setzt man jemanden auf eine Stufe, die ihm nicht zusteht. Das ist die erste Sache. Und das ist ungerecht. Ungerecht der Person gegenüber. Zu sagen, wenn man zu Isa sagt, zu Jesus sagt, du bist der Sohn Gottes, und er sagt, nee, das habe ich aber nicht gesagt, und du sagst aber doch, du hast, bist es aber, ja, dann ist es nicht fair ihm gegenüber, weil er hat das nicht überhaupt. Das heißt, man macht ihm selbst Unrecht und sich selbst dadurch. Zweitens, es führt dazu, wie es in der Geschichte geführt hat, es führt dazu, dass man sie anbetet. Es führt dazu, dass man sie in irgendeiner Form anbetet. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn wir verstanden haben, was Ibadah bedeutet, dann wissen wir, dass die Form der Anbetung, das Ibadah, muss ja nicht sein Sujud. Wer sagt denn das? Ja? Aber wenn du jemanden, weil du ihn liebst, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorziehst, ja, wie manche Menschen mit Politikern machen, irgendwelche Politiker in der Geschichte. Sie lieben sie so sehr, dass sie das, was dieser Politiker gesagt hat, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorziehen. Ja, das ist eine Form von Ibadah. Genau das, was den Juden vorgeworfen wurde vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja. Deswegen sage ich. Ja. Dann, des Weiteren, wenn man jemanden übertrieben lobt, dann führt es dazu automatisch, dass man Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr so viel lobt. Ja. In dem Maße, wie du jemanden zu sehr lobst, nimmst du das von Allah subhanahu wa ta'ala weg, weil es steht ihm eigentlich zu, also gibst du jemand anderes, also verringert sich dein Ta'zim, deine Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Ja. Dann Frage. Allah sagte, La taghlu fi dinikum. Übertreibt nicht in eurer Religion. Sind die Ibadat, kann man mit Ibadat auch übertreiben in der Religion? Nicht nur, also Aqidah wissen wir jetzt, in Bezug auf Isa zum Beispiel. Aber kann man mit seinen Ibadat auch selbst übertreiben? Ja, kann man. Indem man so viel Ibadat macht, dass man sich selbst müde macht und darin übertreibt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies ja verboten. Also dass man zum Beispiel so viele freiwillige Nachtgebete macht und dabei müde wird und dann sogar eine Stütze braucht, um zu stehen oder so. Ja, das ist verboten. Dann soll man sich schlafen legen. Ja? Oder dass man zum Beispiel, wenn man Jamarat wirft, im Hajj wirft man mit Steinen, macht man auch die Steinigung. Wenn man da Steine nimmt, die zum Beispiel größer sind als die der Prophet sallallahu alaihi wasallam verwendet hat, weil man denkt, dass es dann ja irgendwie besser ist, ja. Das ist oder dass man bei den Adhkar ist Dhikr, der Plural von Dhikr, ja, dass man bei den Adhkar irgendwie etwas mehr sagt, zum Beispiel nach den Gebeten, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ja, weil man irgendwie denkt, das, was der Prophet gemacht hat sallallahu alaihi wasallam, reicht nicht aus, also ich muss noch ein bisschen was dazu hinzufügen, ja. Das alles ist Ghulu, ja, übertreiben in der Religion. Okay, es gibt einen Vers im Koran, der lautet auf Arabisch: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, in Surat Nuh, Vers 23. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und sie sagten, das heißt die Leute vom Volk von Nuh a.s., verlasst nicht eure Götter und verlasst nicht Wad und nicht Suwa' und nicht Yaguth und nicht Nasr. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte über dieses Vers, هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. Also das sind die Namen von rechtschaffenen Menschen von Volk von Nuh عليه السلام. Und dann sagte er radiallahu anhu, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. Also der Shaitan hat, nachdem die gestorben sind, diese rechtschaffenen Menschen, hat der Shaitan zu den Leuten gesagt, als Form von Waswasa. In Form von Waswasa hat zu ihnen gesagt, bei den Stellen, wo diese Menschen immer saßen, macht dort so Steine rein. Also Denkmäler. So, das ist vielleicht der beste Begriff. Denkmäler. Also da, wo sie sich hingesetzt haben immer. وَسَمُّهَا بِأَسْمَائِهِمْ. Und also gebt ihnen auch die Namen. Diese Steine, die sie hingetan haben, gibt denen die Namen von ihnen, also Ya'uq, Nasr und was nicht was. Fafa'alu, das haben sie dann auch gemacht. Walam tu'bad, und sie haben das nicht angebetet, also zu Beginn. Hatta idha halaka ula'ik wa nasiya al-ilm, wa nusiya al-ilm u'bidat. Bis dann diese Menschen gestorben sind und später dann andere Menschen gekommen sind, die vergessen haben, dass diese Menschen eigentlich rechtschaffene Menschen waren, dann haben sie angefangen anzubeten als Götter. Ja, das ist die Sache. Der Shaitan sagt ja nicht, hat den Leuten nicht direkt gesagt, betet sie an, weil das hätten sie niemals gemacht. Aber der Shaitan hat gewusst, dass mit dem Menschen muss man schrittweise gehen, langsam gehen. Ja? Langsam gehen, erstmal nur Steine aufstellen als Denkmal, sonst gar nichts. Ja? Und irgendwann später wird es dann angebetet. Ja, das sind die Khutuwat des Shaitan, also die Schritte, weil Allah sagte, لا تتبعوا خطوات الشيطان, das heißt, folgt nicht den Fußstapfen des Satan, den Schritten, die er macht, ja, weil sie führen zum Kufr natürlich. Ja, ja, die Frage ist jetzt, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, hat uns diesen Vers erklärt. Er hat gesagt, in diesem Vers, diese Namen, sind die Namen von rechtschaffenen Menschen. Müssen wir akzeptieren, was Ibn Abbas uns mitgeteilt hat? Das ist die Frage. Wir wissen, dass wenn man Tafsir macht, gibt es verschiedene Stufen der Gewichtigkeit. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran uns etwas erklärt, das heißt, er macht Tafsir, Allah macht selbst Tafsir, das heißt, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Was lässt sich wissen, was es ist? Narun Hamia, also ein Feuer, ja, oder ein heißes, sehr heißes Feuer, ja. Dann hat Allah uns den Tafsir gemacht. Allah hat uns mitgeteilt, warum, was er meinte mit dem Ausdruck, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَةٌ. Was lässt dich wissen, was diese Hawiya ist? نَارٌ حَامِيَةٌ, ein sehr heißes Feuer. Das ist die höchste Form Tafsir, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es selbst uns erklärt, was er mit diesem Vers meinte. Klar. Die zweite Sache ist, wir gucken natürlich in das Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir aber auch in das Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts finden, dann gucken wir, was haben die Sahaba uns mitgeteilt. Und wir wissen manchmal, die Sahaba, wenn sie etwas über einen Vers sagen, dann gibt es niemanden, der ihnen darin widersprochen hat. Es gibt nur die eine Aussage oder die zwei, drei Aussagen, sind immer die gleichen. Dann ist klar, dann ist diese Aussage des der Sahaba für uns bindend. Wir müssen uns daran halten. Warum? Weil sie ja am besten Bescheid wissen, was Allah mit den Versen meinte, weil sie ja mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen gewesen sind. Ja. Aber natürlich, wenn ein Sahabi etwas sagt und er schreibt es nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu, dann ist es keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, sondern es kann auch manchmal die Aussage des Sahabi sein. Nur wenn wir heutzutage sagen, du musst deinem Mufti folgen und du musst deinem Imam folgen, wenn er Ijtihad gemacht hat, ja, und du weniger Wissen hast als er, dann natürlich die Sahaba, sie haben dann am ehesten ein Anrecht darauf, dass wir ihnen in dieser Hinsicht folgen, weil sie am besten über die Religion Bescheid wissen, ja. Dann kommen wir zu einem weiteren Hadith, und zwar sagte Umar ibn Khattab, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la tatruni kama atrat an-Nasara ibn Maryam, innama ana abde, faqulu abdullah wa rasuluhu. Und zwar sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, verherrlicht mich nicht so, wie die Christen den Sohn der Maria verherrlicht haben. Ich bin nichts als ein Diener. Deswegen sagt abdullah wa rasuluhu, Allahs Diener und sein Gesandter. Und dieser Hadith ist also bei Al-Bukhari und bei Muslim. Und was heißt, wir sollen den Jesus nicht so verherrlichen, wie die Christen es gemacht haben? Das ist ja genau das Übertreiben der Religion. Das heißt, dass man über ihn etwas sagt, was nicht stimmt. Wie zum Beispiel heutzutage, die Leute machen das mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenso, indem sie sagen, weil zum Beispiel bei seinem Grab in Medina, sagen sie neben seinem Grab, ja Rasulallah, al-Madad, al-Madad, oder ja Rasulallah, aghithna, oder ja Rasulallah, biladuna yabisa, und ähnliches. Also sie sagen, o Gesandter Allahs, hilf uns, errette uns, unsere Länder sind trocken oder was nicht was. Irgendetwas, das ist alles gehört zum großen Form des Schirk. Und manche Menschen sogar, wenn sie bei der Kaaba sind, wenden sie sich im Dua in Richtung Medina, weil sie sagen, dass das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam müssen wir eher anpeilen beim Dua als die Kaaba. Das ist natürlich ein großer Dalal, ja, ein großer Irrtum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt doch, Iyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Er sagte, wehe euch vor dem Übertreiben, denn diejenigen Menschen, die vor euch gelebt haben, sind zugrunde gegangen, sind also untergegangen, weil sie übertrieben haben. Was bedeutet also übertreiben? Übertreiben bedeutet sicherlich nicht, wie wir sehen jetzt hier in den Hadithen, in den Ayat, übertreiben bedeutet nicht, dass jemand das macht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und übertreiben bedeutet nicht, dass jemand versucht, äußerlich und innerlich zu sein, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und übertreiben bedeutet nicht, dass jemand genauso beten möchte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und übertreiben bedeutet nicht, dass jemand die Sunnah-Gebete machen möchte und keins davon auslassen möchte. Ja, und so weiter und so fort. Übertreiben bedeutet, wie wir gesehen haben, dass man in der Aqidah zum Beispiel, I'tiqad, etwas glaubt, was falsch ist. Ja, übertreiben in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, was haben wir am Anfang der Unterricht erwähnt, wäre zum Beispiel Tamthil und Ta'atil. Tamthil, haben wir gesagt, bedeutet, dass man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht mit seiner Schöpfung. Das wäre Tamthil, das ist Übertreiben, Ghulu, zum Kufr sogar, ja. Das ist ja das Problem bei dem Übertreiben. Und Ta'atil bedeutet, wenn man Allahs Eigenschaften leugnet, ja, oder die Bedeutung davon stilllegt, also nicht an die Bedeutung dieser Worte glaubt. Ja. Das bedeutet Ghulu. Das bedeutet Ghulu. Und das kann einen aus dem Islam auch rausführen, wie bei den Khawarij. Und Ghulu und Übertreiben bedeutet zum Beispiel, wie die Khawarij und Mu'tazila gesagt haben, dass wenn jemand eine große Sünde begeht, geht er auf ewig in die Hölle, haben die gesagt, Mu'tazila und Al-Khawarij. Ja. Das bedeutet also Ghulu. Entschuldigung, Ghulu bedeutet, ist Bidat oder? Ghulu heißt Übertreiben. Ghulu heißt Übertreiben. Eine Bidat. Es ist eine Bidat, große Katastrophe sogar. Ja. Katastrophe. Aber bedeutet erstmal Übertreiben. Ja. Und immer ist es also, wenn sie etwas machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat. Ghulu ist Al-Murji'ah. Al-Murji'ah, die gesagt haben, sogar Iblis war gläubig. Ja, weil sie sagen, Iman bedeutet im Herzen nur. Und sie sagen, und Iblis, der wusste, la ilaha illallah, der weiß Bescheid. Ja. Und da haben sie gesagt, Iblis ist Mu'min. Ja. Das ist Übertreiben. Ja. Das ist falsch, das ist Quatsch natürlich. Ja. Und wenn wir dann sagen, Allah im Koran hat gesagt, Iblis ist Kafir, ja, dann sagen sie, ja, okay, habt ihr recht, aber das bedeutet also, Iblis hat gelogen, als er, gesagt hat, dass es nur einen Gott gibt oder so. Bla bla bla, auf jeden Fall, wie dem auch sei, das, was sie gemacht haben, ist Quatsch und das ist tatsächlich Übertreiben mit der Religion. Einen weiteren Hadith kennen wir von Ibn Mas'ud, bei Muslim überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, halakal mutanatti'un, das heißt, mögen diejenigen, die übertreiben, zugrunde gehen. Ja. In dieser Thematik gibt es Gründe, warum Menschen übertreiben in der Religion. Ein Grund haben wir gesagt, sie mögen die guten Menschen, die rechtschaffenen Menschen, As-Salihin, sie mögen sie, aber sie übertreiben der Liebe zu ihnen. Dass sie zum Beispiel Bilder machen von ihnen, Statuen machen von ihnen. Ja, es gibt teilweise, ich weiß nicht, ich habe gehört aus manchen Ländern, da wo Imam Al-Bukhari, rahimahullah, begraben ist, was die aus ihrem Grab gemacht haben und solche große Imame, ja. Das heißt, sie machen daraus also sowas wie Grabmäler, ja. Das ist Katastrophe. Das ist auch Rulu, das Übertreiben in der Liebe zu ihnen, ja. Ein weiterer Grund ist, warum manche Menschen übertreiben in der Religion. Sie wollen eigentlich was Gutes machen. Ja? Sie wollen was Gutes machen. Sie sagen nicht was Schlechtes. Also sie wollen nichts Schlechtes. Sie wollen was Gutes machen. Aber sie machen es eben auf die falsche Art und Weise. Auf die falsche Art und Weise. Und wenn du etwas in der Religion machst auf die falsche Art und Weise, also anders als es vorgegeben ist in der Religion, dann ist es so, dass der Schaden größer ist als der Nutzen. Wie zum Beispiel diejenigen, die den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern. Bei dieser Bid'a, sie wollen eigentlich was Gutes. Sie wollen die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam vermehren. Was sie machen ist tatsächlich, sie treffen sich und lesen Koran und lernen über die Sira meinetwegen, ja. Das stimmt, das ist ein Nutzen. Aber der Schaden ist größer als der Nutzen. Weil es ein Gottesdienst ist, der nicht vorgeschrieben ist, ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht gemacht hat in seinen 23 Jahren und er hat es nicht vergessen, bestimmt nicht, ja. Und wenn man tatsächlich und nicht nur das, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns ja eine bessere Sache gegeben als Maulid feiern. Er hat gesagt über den Montag, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist an einem Montag geboren, wie wir wissen, ja, aus dem Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, sollen wir montags fasten? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. Er sagte, jawohl, also kam auch zu, jawohl, natürlich fast an diesem Tag. An diesem Tag bin ich geboren und an diesem Tag bin ich zum Propheten berufen worden und an diesem Tag ist mir auch offenbart worden. Ja, das heißt also, das Fasten an einem Montag ist eine Sunna, ja. Und genauso das Fasten am Donnerstag, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über Montag und Donnerstag, innahumma yawmani tu'radu fihim al-a'malu 'ala Allah, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im. An Montag und Dienstag, an beiden Tagen werden die Taten, die man macht, Allah subhanahu wa ta'ala vorgelegt und ich möchte, dass sie Allah vorgelegt werden, während ich faste. Das ist die Sache. Ja. Also wenn jemand praktisch also den Geburtstag feiern will, soll er feiern, indem er fastet an diesen beiden Tagen. Ja. Aber nicht nur einmal im Jahr. Ja. Und deswegen lernen wir einen Grundsatz, einen wichtigen Grundsatz. Und zwar, jeder Eid, das heißt, Eid auf Arabisch sind Feiertage. Jeder Feiertag, der sich wiederholt, sei es wöchentlich, monatlich, jährlich, egal, ja, darf man nicht feiern, es sei denn, es ist in der Religion vorhanden. Ja. Es gibt keinen Feiertag, wöchentlich, monatlich oder jährlich, den man feiern darf als Muslim, es sei denn, es gehört zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat. Und zwar wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er nach Medina gekommen ist, hat er gesehen, dass die Ansar Feiertage haben, bestimmte Tage feiern. Und das heißt nicht einmal, so weiß ich weiß, es steht nicht einmal im Hadith drin, dass es irgendwie religiöse Feste gewesen sind. Sondern sagt, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha abdalakuma bi khayrin minhuma Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Allah hat euch eure Feiertage ausgetauscht durch zwei bessere Feiertage, und zwar Eid al-Adha, das Opferfest, wa Eid al-Fitr, das heißt das Fastenbrechenfest. Also. Das gleiche gilt für Geburtstage und ähnliches. Ja. Dann weiter, was der Shaitan einem Waswasa macht, am Ende führt zum Kuffer. Am Ende führt es zum Kuffer. Er macht es nicht direkt, weil wenn er dir sagen wird als Muslim, du sollst ab jetzt Kafir sein, dann man würde sich vielleicht krank lachen vor diese Waswasa. Ja. Sondern der Shaitan macht es schrittweise. Er sagt, er gibt dir einen Weg vor. Hauptsache, er ist ein bisschen anders, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und er schmückt es dir aus. Ja? Er schmückt es dir aus. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran teilt uns mit, dass manche Menschen, er sagte doch im Surat al-Kahf, die wir jeden Freitag einmal lesen, inshallah lesen wir auch manchmal die Bedeutungen, ja, damit wir auch die Bedeutungen verstehen von den Versen. Ja. Allah sagte, sinngemäß, soll ich euch sagen, wer diejenigen Menschen sind, die am ehesten oder am meisten verlieren werden am Tag der Auferstehung, die Verlierer sein werden, was ihre Taten angeht. Ja. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Das heißt, diejenigen, also die in diesseits immer auf falschem Weg waren, immer irregeleitet waren, ja, und sie dachten, dass das, was sie tun, ist gut. Und möge Allah uns nicht zu diesen Menschen machen, die denken, dass was sie tun, ist gut, weil erst wenn sie sterben, dann merken sie, dass es schlecht war. Ja. Und wie kann man das aus dem Weg gehen? So viel Angst braucht man nicht haben. Man muss einfach machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Dann weiß man, dass es richtig ist. Und dann weiß man, dass es also, ja, dass man nicht auf dem falschen Dampfer sein kann. Und dann sind wir auch gleich, kommen wir zum zu einer seltsamen Angelegenheit. Und zwar ein Beweis dafür, dass die, also guck mal, die Taten, wenn man etwas macht, eine Niyya hat, eine gute Niyya hat, Allah subhanahu wa ta'ala bestraft einen nicht für gute Niyya. Im Gegenteil, er belohnt einen für gute Niyya. Okay? Beispiel. Einmal ein Mann hat ein Gebet verrichtet. Und dann, war kein Wasser da anscheinend, ja. Und dann nach dem Salah kam Wasser. Und dann hat er nochmal Wudu gemacht. Also was heißt, hat er Wudu gemacht, ja. Und danach hat er das Gebet nochmal gebetet. Okay? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, weil er zweimal gebetet hat, لك الأجر مرتين. Du bekommst die Belohnung zweimal. Du bekommst die Belohnung zweimal. Ja? Er hat gebetet, weil er kein Wasser gefunden hat, und danach hat er Wasser gefunden, hat Wudu gemacht, hat dann nochmal gebetet. Okay. Weil er eine gute Absicht gehabt, gute Niyya gehabt. Entschuldigung, gestern war ich auch. Ich habe schon gebetet, ich habe das gesagt, das war Asr-Zeit. Und ich habe Maghrib-Salat gemacht. Subhanallah. Muss man nochmal natürlich, ja. Nochmal, ich habe das. Und für diese Gebet, inshallah, wird dich belohnen dafür. Inshallah. Zweifellos, ja. Weil Allah lässt nicht verloren gehen, die gute Tat, ja. Aber die Gelehrten sagen, dann als hättest du Nafila gemacht. Die drei Rakat mit Nafila. Und danach, so inshallah. Wie dem auch sei. Aber hier, dieser Hadith ist kein Beweis für die Leute, die Maulid feiern, dass es gut ist. Weil, wenn der Mensch, dieser Sahabi, der hat doch nicht absichtlich zweimal gebetet und wollte dadurch zweimal die Belohnung bekommen, sondern er dachte, weil das Wasser erst danach gekommen ist, muss er nochmal Wudu machen. Ja? Und nochmal betet. Nee. Und wir wissen das aber jetzt, wissen durch die Sunna, wenn man kein Wasser hat, ja, macht man Tayammum und man betet. Okay? Und wie heißt es, wenn man gebetet hat, man hat gebetet. Fertig. Man braucht nicht nochmal Wudu machen, wenn Wasser kommt und nochmal betet. Nein, man hat gebetet, die Sache ist erledigt. Ja? Deswegen, ja. Dann weiter. Als nächster, letzter Punkt, oder fast letzter Punkt, sind wir schon noch fast am Ende. Und zwar eine seltsame Angelegenheit. Wir wissen doch, dass viele Menschen, das seltsam ist eigentlich nicht, aber es ist natürlich religiös gesehen seltsam, viele Menschen lesen doch Koran. Ja? Und sie lesen nicht nur Koran, sondern lesen auch im Tafsir zum Koran. Und trotzdem machen sie Handlungen, die dem Koran widersprechen. Ja? Wie kann das sein? Das ist das Problem. Also wir lesen in der Geschichte von Nuh a.s., dass das Übertreiben in Bezug auf Menschen, die Salihin sind, rechtschaffene Menschen sind, Sheikh, Imam, weiß nicht was, ja, dass das Übertreiben zu ihnen ein Problem darstellt. Und zum Kufr führen kann am Ende. Zum Kufr führen kann, schrittweise am Ende führt es dahin. Ja. Und trotzdem, die Menschen machen das. Das heißt, irgendwie, anscheinend, man liest etwas, man hört etwas, aber man macht sich nicht bewusst, dass man selbst davon gerade betroffen ist mit dem Vers, den Allah SWT einem da mitgeteilt hat. Weil der Koran ist nicht nur, der Koran, die Surat al-Nuh, ist nicht herabgesandt für das Volk von Nuh. Die sind schon längst weg, ausgerottet, die gibt es nicht mehr. Die wurden, sind ertrunken worden, ja, in der großen Sintflut. Aber dieser Koran ist für uns und bis zum Tag der Auferstehung für die Menschen, ja. Ja. Dann wurde dem Gelehrten rahimahullah eine Frage gestellt, und zwar, was ist das Urteil darüber, dass man zu Gräbern von Salihin Menschen, zu rechtschaffenen Menschen geht und für sie die Fatiha liest? Und sagte der Sheikh rahimahullah, das gehört zu den Bid'a in der Religion, was manche Gelehrte gesagt haben, ist, dass man, wenn der Mensch verstorben ist, dass man danach für ihn Koran liest, aber auch diese Sache, die richtige Ansicht ist, dass es keine Sunna ist, sondern die Sunna ist, was Uthman radiallahu anhu arda uns mitgeteilt hat. Und zwar sagt er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand fertig begraben wurde, wenn er fertig mit dem Begraben war, hat er sich beim Grab hingestellt und zu den Menschen gesagt, sinngemäß, dass sie jetzt Dua machen sollen und Allah bitten sollen für den Toten um Standhaftigkeit, denn er wird jetzt gefragt werden, das heißt, sie werden ihm die drei Fragen gestellt, wer ist dein Gott, wer ist dein Prophet, was ist deine Religion, deswegen soll man für ihn Dua machen, dass er die Antworten richtig gibt. Ja, das ist die Sache. Man liest nicht Koran in diesem Moment, das machen Leute viele, und das sieht man, dass immer das Problem ist, wenn man eine Bid'a macht, macht man das anstatt einer Sunna. Immer. Ja. Die Leute, die zum Beispiel eine nach dem Begraben des Toten lesen, viele Leute Surat Yasin. Okay. Dann sie machen diese Bid'a und sie machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, machen sie nicht. Sie sagen, macht Istighfar, sag es Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma thabbithu, Allahumma, also festige ihn, erbarme dich seiner, bitte vergib ihm seine Sünden. Das ist, was wir machen sollen, die Leute lesen Koran. Das hilft den Toten jetzt nicht, weil der Tote jetzt gleich wird ihm Fragen gestellt und er braucht den Dua, braucht er sonst nicht. Aber wenn man stirbt, das braucht nichts so. Surat Yasin haben manche Gelehrte gesagt, liest man, aber nicht für den Toten, sondern für jemanden, der am Sterben ist. Er liegt im Bett, er ist noch nicht ganz tot, ja? Mhm. Er ist am Sterben. Ja? Man weiß jetzt, vielleicht morgen eine Stunde, drei Tage wird sterben, da kann man Koran lesen. Ja? Also der am Sterben ist. Yasin. Ja? Nach mancher Ulama, nicht alle Ulama, manche Ulama. Ja. Das ist die zweite Sache, nach dem Salah, Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah, alle Schlau sagen, Astaghabbalallah, Taghabbalallah, Taghabbalallah. Tayyib, warum Taghabbalallah? Was haben die Sahaba gemacht? Sie haben gesagt, Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum. Sie haben sich begrüßt. Und wir sagen Taghabbalallah. Das heißt, immer die eine machen wir anstatt von der anderen Sache. Warum? Machen wir lieber die Sunna, ist besser. Ja. Hier alles Arabisch auch so. Ja. Taghabbalallah. Und manche Leute, die lernen von den Arabern, die denken, die Araber, mashallah, die machen alles richtig. Deswegen sagen sie ihnen das nach. Ja. Und dann die Araber, weil die dann überzeugt sind, dass das, was sie gesagt haben, richtig war, weil die anderen es ja auch machen, lernen sie dann von den Türken und sagen sie Allah Qabulsun und so. Qabulsun. Und lernen sie von ihnen. Und so sind wir uns alle einig, dass es Sunna ist praktisch, ja. In Wirklichkeit hat es mit der Sunna nichts zu tun. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallama taslima kathira.